mal wieder. Aktuell ist hier nicht ganz so viel los. Hauptsächlich, weil wir beschäftigt sind mit... Es hat nichts mit Diablo 3 zu tun. Ja? Nichts. Also, heute aber trotzdem wieder ein Polit-Podcast. Heute auch mal wieder im Dunkeln. Stockdunkel. Mitten im Feld. Der Mossad-Agent ist auch wieder da. Y's Biber hockt hinten im Kofferraum. Oder was, ein Waschbär? Ich weiß nicht. Das war ein Biber. Naja, heutige Themen: Politik. Politik? Ja, Politik im Polit-Podcast. Nee, also jetzt mal noch ein bisschen ernster. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Mosse, nein, doch nicht. Wir werden halt uns über die Wahl in NRW unterhalten. Dann werden wir noch ein bisschen Griechenland machen, weil... Und die Frage stellen, ob ich da hinkomme, weil ich wollte im Sommer dahin. Oh Gott. Nach dem 17. Juni. Also, dann quasi nochmal anders. Ab Juni gibt es dann nur noch mich. Aber ja, da werden wir uns drüber unterhalten. Und je nachdem, wie lang das dann ist, wir wollen ja eigentlich nicht mehr so lange machen, also so eine halbe Stunde bis drei Viertel. So, dass es hörbar ist, ja. Werden wir uns wahrscheinlich noch über... Wir müssen sich die Erde und die Arbeitsplätze mal zusammensetzen und eine gemeinsame Lösung finden. Unterhalten? Ja, für also, alle, die nicht Pissbars auswendig können. Verpisst euch von unserem Blog und... Genau, geht sterben. Nee, das sollte Angela Merkel sein. Geht zu PI, da ist noch Platz. Ja, wir haben euch lieb. Total. Dann... Was mir aber jetzt auch gerade noch speziell dabei in dem Stichwort einfällt, wir werden uns, ich denke, noch kurz über die 5%-Hürde unterhalten, denn auf PI gab es letztens den Artikel. Oh. Lass mich doch kurz ausreden, beziehungsweise ich habe es... Geh sterben! Nein, einer unserer alten Bundespräsidenten hat... Jo, Roman Herzog, ich weiß, die soll hochgesetzt werden. Aber ja. Warum denn auf PI? Der gab es überall. Ja, nee, aber auf PI gab es da so super tolle Comments dazu. Wenn ich Zeit habe, stelle ich die Best-of-Serie in den Polit-Podcast. Die war nämlich großartig. Wirklich großartig. Ei, das hatte 4chan-Qualität. Naja, damit beenden wir mal das Intro mit neuer Intro-Musik. Tsching! Und machen weiter. Quasi das beherrschende Thema dieser Woche in Nordrhein-Westfalen ist der Aufstieg von Fortuna Düsseldorf. Stimmt sogar, aber wir wollen heute trotzdem, über Düsseldorf mache ich vielleicht noch einen Post, wir wollen heute trotzdem über die Wahl reden, über den berauschenden Sieg von Hannelore Power. Und über die Niederlage von Norbert, was weiß ich. Außerdem dann dabei Christian Lindner mit einer sehr guten Performance. Der Piratenmann, den ich nicht kenne, der aber immerhin Prozente bekommen hat. Und die Linkspartei, die total abgelost ist. Hat. Ist geht auch. Ich bin der Grammar-Nazi. Ohne Grammar, aber egal. Nee, ist egal. Wir fragen jemanden, weiß ich nicht. Falls jemand zuhört, der Ahnung davon hat. Von Anglinistik in Germanistik. Dann habe ich auch zwei Sachen für euch. Inspiriert von einem Komiker aus Amerika. Zwei Sachen. Ihr habt euer Bestes getan beim Studium. Und ich mag keine Zwiebeln auf meinem Cheeseburger. ja, genau. Was gibt es sonst so Neues in der Welt? Nee, wir wollen über die NRW-Wahl reden. Ihr habt mitbekommen, wie die ausgegangen ist. Nämlich mit desaströsen, was weiß ich, wie vielen Prozent für die CDU. 28 Subs. Genau. Ich meine, so desaströs ist das eigentlich nicht, wenn man nicht wüsste, was die CDU da vorher abgeräumt hat. Und das waren eben deutlich mehr. Woran liegt das? Ja, woran liegt das? Ich würde jetzt einfach sagen, es liegt nur an Norbert Röttgen. Aber das funktioniert halt nicht. Das liegt nämlich nicht nur an dem. Das liegt meiner Meinung nach auch vor allen Dingen an dem starken Ergebnis der FDP, das wiederum auch mit dem schwachen Ergebnis der CDU zu tun hat. Der Zuwachs der FDP ist genauso groß wie der Abfall der CDU. Ja, na, eigentlich ist er noch größer, aber... Nee. Der Abfall der CDU ist noch größer. Nämlich da sind auch noch... Die meisten Wähler sind zur SPD und zur FDP gegangen. Kann sein. Aber ich denke, dass das halt natürlich auch noch geschadet hat. Was aber auch einfach geschadet hat, ist die unglaublich glorreiche Position von Hannelore Kraft in NRW. Gerade als Gegnerin der... Gerade als Gegner von Norbert Röttgen, der halt einfach sich dahingestellt hat. Was interessiert mich nee, das, NRW? Das mit Röttgen finde ich gar nicht. Also einmal, ich finde, das ist der Mutti-Effekt. Wir haben endlich eine Merkel auch in Ländern. Das ist super, das freut die Leute total. Ich weiß nicht warum, aber scheinbar mögen die Leute Muttis, die eigentlich mit Politik nicht so viel am Hut haben. Milf. Okay, das ist jetzt... Naja, was soll's. Naja, ich glaube, da passt eher Gilf, aber machen wir mal weiter. Jo! Es sinkt für sie das Niveau. Du hast mich rausgebracht. Denk bloß nicht an an die Frage deiner Freundin letztens wegen meiner Wette zu unseren letzten schriftlichen Prüfungen. Was? Nur auf dem Kopf? Ach so. Ah, ja. Ja, wir machen weiter mit der Wahl. Weiter mit der Wahl, die die SPD eben gewonnen hat, meiner Meinung nach, weil sie... Ich weiß nicht. Also die SPD ist angetreten mit dem Thema, wir machen mehr Schulden. Gut, das kann man so sehen. Das entspricht nicht dem gesellschaftlichen Konsens. Wir haben hier schon mal drüber geredet, es entspricht durchaus meiner Meinung, denn je mehr Schulden, desto schneller ist dieses System am Ende. Und das hat in NRW zu Erfolg geführt. Wie gesagt, ich denke aber vor allen Dingen nicht nur, dass das an der Hannelore Kraft lag. Das lag auch einfach daran, dass die CDU einfach, für mich war einfach die CDU neben der Linkspartei, nicht präsent in diesem Wahlkampf. Die gab es einfach nicht. Obwohl Mutti Merkel 9-mal da war, ne? Ja, das Einzige, was ich aber gehört habe, ist, ihr müsst mich wählen, wenn ihr die Frau Merkel wollt. Und ich bin der Meinung, dass diese Merkel-Präsenz im Wahlkampf Ratten letzten Endes ganz tot gemacht hat. Wenn Merkel zur Wahlkampfveranstaltung kommt, dann denkst du an den Bund und nicht mehr ans Land. Und ich hatte das ja vorhin schon so formuliert. Die CDU an sich hat die ganze Wahl an die Wand gefahren. Nur Röttgen hat dafür gesorgt, dass sie nochmal extra Anlauf genommen hat, bevor sie in die Wand gelaufen sind. Ganz genau. Und ich habe eben heute Mittag schon mal die These aufgestellt, dass es von Anfang an, wir machen gleich den Bogen, ich fange das jetzt kurz an, dann führen wir es lange aus, dass es von Anfang an von Merkel geplant war, Röttgen abzusägen. Merkel hat Röttgen weghaben wollen aus ihrer Regierung, warum auch immer, dazu kommen wir gleich, und muss ihn dafür irgendwie loswerden. Und der hatte eben das Pech, dass aus NRW kommt und da gerade Wahl gemacht werden muss. Und da hat sie ihn hingeschickt, denn gegen Kraft konnte in der Situation im Moment niemand gewinnen. Da war niemand da. Und deswegen hat sie Röttgen systematisch demontiert, indem sie gelenkt hat und die Presse ein bisschen über Mittelsmänner beeinflusst hat. Und so ihn eben dazu gebracht hat, ihn, der eben gar keinen Bock hatte auf Landespolitik, dazu gebracht hat, nicht so sehr zu NRW zu stehen. Und sie hat dann veranlasst, das Ganze kam dazu, dass er zurück wollte in den Bund und sie hat ihn aus dem Bund rausgekickt mit der Sache, ja, du hast es im Land verkackt. Ey, du kommst hier nicht rein. Ja, der steht Röttgen ganz alleine da, der kann jetzt gar nichts mehr, der hat keine politischen Freunde mehr, nichts, der muss jetzt zu gutieren die USA auswandern. Und jetzt nochmal, was das soll. Ich habe das eben schon zu Arminius gesagt, als wir im McDrive waren. Merkel kann politisch nicht viel, aber sie ist ein unglaublicher Machtmensch. Und wir können das gerne belegen, indem wir das chronologisch nach hinten durchgehen. Das letzte Mal, dass es aufgetreten ist, war jetzt eben Röttgen. Davor diese ganze Politik um Gauck, den sie meiner Meinung nach, dazu gibt es einen schönen Artikel, den habe ich glaube ich sogar mal irgendwo verlinkt, den sie meiner Meinung nach selbst wollte, aber ihn nicht vorgeschlagen hat, um der FDP ein bisschen Boost zu geben. Davor kann man sagen, die Demontage von drei Leuten. Erstens Gutenberg, indem sie ihn auf Militär geschoben hat, wo man nicht viel Blumentöpfe gewinnen kann. Ganz extrem dann Schäuble, den sie auf von innen auf Finanzen geschoben hat, weil man in den Finanzen innerhalb von wenigen Jahren gar keine Popularitätswerte mehr hat. Und was auch so eine Sache ist, eventuell, da bin ich mir nicht ganz sicher, der Messier, der innen einen guten Job gemacht hat und dann zum Militär musste wegen Gutenberg, ob das nicht auch eine Demontage war, das weiß ich nicht so genau. Ja, man kann dabei auch vor allen Dingen festhalten, das machen andere Politiker auch, bevor wir da jetzt gleich wieder Kritik kriegen, aber Frau Merkel macht es einfach unglaublich erfolgreich. Ja, und man kann das Ganze noch weiter zurückgehen. Es gab immer diese Kronprinzenriege um Merkel. Und da sind vier Leute explizit zu nennen. Erstens Roland Koch. Oder wie Frau Merkel sagt, Kotz Koch. Der ist weg. Günther Oettinger hatte eigenhändig wegbefördert. Christian Wulff eigenhändig wegbefördert. Norbert Röttgen eigenhändig rausgeschmissen. Ja. Und nur Koch ist relativ freiwillig gegangen. Man kann noch weitergehen. Peter Müller. Als Vertreter der Saar, CDU, im Vergleich zur Bundes-CDU relativ links. Relativ einflussreich sogar. Ja. Den hat sie halt mal schnell zum Verfassungsrichter gemacht. Was heißt sie? Steht ja nirgendwo offiziell, aber das kommt natürlich alles irgendwie von oben. Ja, und jetzt kann man ja natürlich sagen, was man will. Natürlich hat er da in der Position auch nochmal gut Möglichkeit, ihr eins reinzuwürgen. Aber... Das Witzigste finde ich Oettinger. Vom Ministerpräsidenten mit Einfluss weggelobt zum EU-Kommissar für Öko. Schlimmer geht's nicht. Naja, sie könnte ihn auch zum Verkehrsminister gemacht haben. Du kannst da mit solchen Dingen wie mehr Alkohol am Steuer oder Überholverbot für Lastwagen, weil ich heute zu spät zu meiner Sitzung kam, durchaus Popularitätspunkte machen. Ramsow war es nicht letzter in der Popularitätsskala. Aber ja. Ist auch nicht FDP. Das ist aber auch nicht schwer, dass die Nummer 21 oder Chicken Süß-Sauer oh Mann! Vom letzten Platz zu vertreiben ist halt aktuell auch sehr schwer. Das schafft nicht mal unsere Schwesterwelle. Hast du die Woche... Das war jetzt aber schwul. Nein. Hast du die Woche... Jetzt lass mich doch mal ausreden. Hast du TV Total geguckt? Nein. War Sacha Baron Cohen da? Das ist der von Borat, der jetzt den Diktator macht. Und der meinte, angesprochen auf die Regierung, Angie und der Schwesterwelle. Und ich dachte mir, ja, auch in England kennen sie ihn. Ich glaube, in England kennen sie mehr die Forderung von ihm. Wir sollen bitte Deutschen da... Ja, da wurde es einmal gerade dunkel auf dem Display, weil ich die Maus zu lange nicht bewegt habe. Geht aber weiter jetzt. Wir sollten Deutsch in der EU sprechen, weil doch unser Außenminister kein Englisch kann. Und halt leider scheinbar zu blöd dafür, es zu lernen. Das ist jetzt ganz nebenbei mal nur so eine Empfehlung. Geht ins Kino und guckt den Diktator. Der ist ab morgen drin. Wenn ihr jetzt noch ein Sneak Preview findet, rein. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich kann dazu also nicht ab sagen. Morgen heißt ab Donnerstag. Ich weiß nicht, welchen Podcast hochlade. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ah, hast du keine Previews gesehen? Doch, natürlich. Ich fand auch den Auftritt auf den Oscars ziemlich lustig von dem Typen, als er da mit der Asche, ich mache gerade Anführungszeichen in der Luft, von Kim Jong-il rumgelaufen ist und sie dann aus Versehen auf einen Reporter geschüttet hat. Finde ich sehr lustig. Finde ich auch super. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt Borat halbwegs lustig fand. Ja, ich finde die Idee lustig, den Humor teile ich halt nicht. Was ich halt absolut kacke fand, war, wie hieß das zweite dann, Bruno. Den habe ich nicht mehr geguckt, Bruno. Ja, den habe ich glaube 20 Minuten. Und wenn mir ein Film nach 20 Minuten zu blöd ist, ich habe Tokyo Gore Police komplett geguckt, wer es kennt, also, und wer was in der Wohnung. Ich kenne es auch nicht, Leute, also, ja, auch nicht. Aber, das sind halt japanische... Wir sind jetzt total abgedriftet. Naja. Wir waren bei Merkel. Na gut, japanische Scheiße und Merkel ist es nicht so weit auseinander. Wir haben zumindest die Scheiße. Merkels Machtpolitik, die uns eigentlich von NRW abgelenkt hat. In NRW gab es eigentlich wenige Themen irgendwie so. Es war mehr ja, so nach es dem waren Motto. Halt so, wenn ich jetzt den Valomaten durchgucke, waren es halt im Grunde die Standardthemen plus die NPD, das NPD-Rumgebitscher halt. Ja, gut, und dann Pro-NRW macht da ein bisschen mehr aus als bei uns. Ja, gut. Sind die angetreten? Ja, ja. 1,52%. Mehr als die NPD oder weniger? Ja, ja. Die NPD kam da, glaube ich, auf 0,5. Ich glaube aber auch durchaus durch diese Salafisten-Proteste angeheizt, die Wählerschaft für die. Ja. Was heißt durchaus? Warum sollte man die sonst wählen? Ja, ansonsten, ich finde, die Wahl war jetzt nicht, also natürlich war das herausragende Ergebnis der SPD etwas überraschend. Das hat ja auch so keiner wirklich... Das ist nicht die Stärke der SPD gewesen. Nee, das war halt die Schwäche der anderen Parteien. Und der Mutti-Effekt. Ja. Ansonsten, ja gut, was soll ich sagen, die Piraten sind da halt jetzt drin. Das überrascht jetzt gar keinen mehr, weil die machen inzwischen gar keinen Wahlkampf mehr. Die brauchen noch keinen Wahlkampf mehr machen, die wählen die... Ja. Die Piraten enttäuschen mich, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe ja mal den Artikel geschrieben, warum ich die Piraten doof finde und sie trotzdem wählen würde. Inzwischen weiß ich nicht mehr, ob ich sie noch wählen würde. Richtig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Bundesvorsitzende heißt. Es ist schon wieder so ein Problem. Ich könnte mich auf... Lauer ist zur Wahl angetreten und irgendein anderer Fratzke ist es geworden. Sorry. Ja, das ist halt aber auch, der Typ... Der passt halt genauso in das Spektrum... Also ich weiß, ich kenne den Menschen nicht, deswegen will ich ihn jetzt persönlich... Nee, der ist ja wahrscheinlich sehr kompetent, das ist auch gar nicht die Frage. Nee. Aber es geht mir mehr um die Partei. Nee, aber vor allen Dingen, er ist halt unglaublich eine Zielscheibe für öffentliche Antipropaganda wieder gegen die... Er ist halt einfach arbeitslos. Wer? Der Bundesvorsitzende. Nee. Doch, er ist... Er arbeitet im Innenministerium. Nein, der Bundesvorsitzende, den die gewählt haben, ist Freikünstler... ist auf Still, also so habe ich es zumindest gelesen. Was nimmst du denn? Der arbeitet im Innenministerium. Du redest vom Generalsekretär, politischen Geschäftsführer. Der Bundesvorsitzende arbeitet im Innenministerium, das ist ein kompetenter Mann. Aber er hat nicht das Profil, er ist ein ruhiger Organisierer. Aber du brauchst keinen ruhigen Organisierer, du brauchst da einen der polarisiert, jemanden, der richtig auf die Pauke haut, der den anderen sagt, wie scheiße sie sind. Oder der vorschlägt... dass man sich zusammensetzen muss und eine gemeinsame Lösung findet. Eben das nicht. Gemeinsame Lösungen können nicht das Ziel der Piraten sein. Ja, das war auch eher nur ein Flame. Ja. Wo habe ich das denn gehört? Das ist übrigens die neue Bezeichnung. Das heißt jetzt Currywurst rot-grün. Wenn die Piraten mitmischen. Habe ich irgendwo gelesen. Naja. Schön. Geil. Also die Piraten haben uns nicht wirklich überrascht. Was hatten wir dann noch? Gut, die Linken sind halt raus. Die Linken fliegen im Westen reihenweise raus. Gut, das einzige Land, wo sie sich halt festhalten können, ist das Saarland. Das liegt aber auch nur in Oskar Lafontaine. Der jetzt am liebsten wieder in den Bund möchte. Ja, wobei er da ja angeblich Forderungen gestellt hat, die Piratenpartei so nicht, die Linken so nicht erfüllen wollen. Wobei, das dauert auch nur noch eine Wahl so lange. Und dann... kann er auch fragen, ich krieg das ganze Vermögen der Piratenpartei auf meinen linken Zeh tätowiert. Und was machst du? Ich google gerade den Bundesvorsitzenden. Ja. Siehste? Ja, gut. Du meinst den politischen Geschäftsführer. Das war der bei Günther ja auch getwittert hat. Das fand ich so... Also ich fand die Folge so super, als sie diesen Deppen da rausgezerrt haben, als wären wir hier mitten in China. Ich fand das so cool. Ich hab gejubelt. Also einmal... Schieb den Wahl. Ich bin der Meinung, man twittert nicht in Fernsehsendungen, sorry. Das war mir vollkommen egal. Die haben sau unhöflich, finde ich. Ja, natürlich war das super unhöflich. Dann kam Renate Künast mit dem Politiker sind allseits erreichbar. Und dann haben sie den Test gemacht, sie twittern einen Piraten an. Das hat 10 Sekunden gedauert, bis er geantwortet hat. Wenn du den schwulen Schal abziehst, könnte das ich sein. Also ein bisschen weniger Bart. Also, wir stellen fest, Bernd Schlömer heißt der Bundesvorsitzende der Piraten. Er sieht aus wie Arminius. Also wirklich, guck mal. Der ist auch nicht so ganz dünn. Das Lächeln, du? Ja gut, lächeln tue ich ja nicht, aber guck mal, kurzgeschorene Haare. Dreitagesbart. Ja, Lehrer bekiffter Blick. Ja, das passt. Hey, ich bin nicht bekifft. Ich interessiere mich nur nicht für Leute. Nein, ich will jetzt niemandem Bier was mit Kiffen unterstellen. Das würdest du ja nie tun. Bier halt wirklich nicht. Nee, Drogen sind nicht gut und so. So, wir labern jetzt 18 Minuten offiziell über NRW und haben davon 3 Minuten über NRW geredet, aber ich wollte nur noch mal drauf raus, dass Bernd Schlömer nicht arbeitslos ist. Herr Schlömer. Ja, okay, das war dann der Generalsekretär. Wenn das ist, ich weiß nicht, wenn du meinst. Vielleicht hast du auch wieder PI gelesen. Nee, PI lese ich nur die Comment Sections, weil ich die so gut finde. Vielleicht stand es da drin. Nee, das war Stern, glaube ich. Also, ob das besser wäre. Nee, es war aber halt, der Artikel war halt an sich wirklich neutral. Das, was halt angekreidet wurde, war halt, dass halt eben genau er ein ordentliches also Angriffspotenzial eben für die Medien bildet. Ja, aber doch nicht wegen Arbeitslosigkeit. Ja, nee, wegen dieser Freiberuflerkeit, weißt du? Der ist halt eben, er ist halt auf den Staat angewiesen und fordert dann halt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das kommt halt eben nicht so super. Ja, aber was willst du denn? Du willst doch keine Leute, die Millionen verdienen in der Politik, oder? Natürlich nicht. Es ist ja auch nicht mein Punkt. Es ist ja. Punkt der Stelle, okay. Ich persönlich finde das jetzt nicht unbedingt als angriffswürdig, nur weil der Typ halt jetzt eben meint, ich male und arbeite nicht. Nein, ich hab nichts gegen Künstler. Nichts. Ich hätte selbst fast Kunst studiert. Also, wenn die Welt untergegangen wäre und der einzige Weg wäre, wie ich die Welt dann verknechten kann, Kunst gewesen wäre, aber gut. Selbst dann nicht. Doch, um die Welt zu knechten, würde ich sogar Kunst studieren. Oh, das habe ich auf Band. Ihr auch. Ja. Wir driften ab. Hast du noch was zu NRW zu sagen? Ja, ich finde, man könnte noch kurz nochmal diese ganze Pro-NRW-Sache thematisieren. Okay, ja, Salafisten haben wir auch nicht viel. Die Salafisten habe ich nur mal den Spiegelfechter verlinkt, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, gut, zu den Salafisten, ne? Das sind ja diese Sala und die Fisten, die anderen Salas oder so, keine Ahnung. Ja, und die haben eine Kampagne, die nennt sich Lies. Das haben wir auch gepostet. Das war nicht super. Das habe ich nicht kapiert am Anfang. Ja, ich weiß. Naja, ich finde es halt aber... Ich fand halt die Reaktion relativ interessant. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir politische Meinungen akzeptieren und nicht jeden, der den Islam nicht mag, sofort als nächsten Hitler abtun, der übermorgen anfängt, Juden zu vergasen. So. Dann jetzt wirklich ganz sachlich beschrieben, ist passiert, eine Partei hat Karikaturen über eine Religion veröffentlicht, was nach dem Verfassungsgericht eindeutig nach freien Meinungsäußerung abgedeckt ist und Religionsfreiheit nicht verletzt. Ja. Daraufhin haben gewaltbereite Extremisten, die zu Teilen deutsche Staatsbürgerschaft haben, zu großen Teilen aber auch nicht. Zu Teilen sogar Deutsche sind und in Deutschland aufgewachsen sind und gar keine türkischen Vorfahren haben. Ja. Also da wollen wir jetzt nicht irgendwie was auf Länder raus. Ja. Haben daraufhin versucht, eben diese friedliche Kundgebung anzugreifen, sind dann halt von den Polizisten gestoppt worden und haben dann da, zumindest nach Anklage, mutmaßlich also, Mordversuch begangen sogar. Ja, aber da ist so ein bisschen, da ist viel komische Dinge sind da passiert, weil da ein Polizist involviert war, der selbst Salafist war und so weiter. Naja, auf jeden Fall. Ganz komische Sache. Fand ich dann halt die Reaktionen sehr interessant. Nämlich noch bevor überhaupt irgendwer gefordert hatte, was gegen die Salafisten zu tun, war die allererste Forderung, die man Konsens in unserer Medienwelt lesen konnte, verbietet pro NRW. Also nichts, dass ich bin sofort dabei, pro NRW raus, Deppen, Vollidioten. Nicht verbieten, aber abschieben. Nur, es ist wieder typisch, aber, man hat's doch gesehen. Sagst du was gegen ein anderes Volk, bist du gleich ein Nazi. Wer soll denn hier sagen, Salafisten raus? Außer Sarrazin, und der wurde ja als Nazi abgestempelt. Ja, das ist es eben. Ich darf in Deutschland, zumindest aktuell, das Interessante ist ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass 95% der CDU gesagt haben, warum wollen die Pro-NRW verbieten? Also zumindest sich das gedacht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 90% des deutschen Volkes sich gedacht haben, warum wollen wir die rausschmeißen, wenn die anderen gewaltbereit waren? Aber interessanterweise haben 100% der gängigen Medien, und nein, dazu zähle ich nicht PI und die Junge Freiheit, nee. Haben ja. gesagt, ja. Ja. Pro-NRW raus. Was ja gar nicht der Punkt ist. Ich meine, dass Pro-NRW aus denselben Spasten besteht, die halt auch gleichzeitig noch die NPD bilden, nur dass die, also Pro-NRW, nicht mal wenigstens sozial sind, sondern auch noch wirtschaftsliberaler sind als unsere ganzen anderen Parteien. Das ist quasi so. Wenn du sperrst alle Vollidioten in einen Raum, dann beim Rausgehen machst du den Hammelsprung. Die hier links durchgehen, die werden pro NRW, die rechts durchgehen, die werden eben Salafisten. Es ist eigentlich gar kein großer Unterschied. Du hast vergessen, die durch die Mitte gehen, werden Libertaristen und wählen Ron Paul. Aber der ist jetzt zurückgetreten. Der macht nicht mehr mit. Er gibt auf. Ja, auf B wird trotzdem noch weiter gepostet. It's happening! Wie? It's happening! Also, Arminius ist großer Ron Paul-Fan. Super. Ich wollte noch etwas anführen. Ah! Zu diesem Thema, man darf keine Dinge sagen, die nicht dem Gesellschaftskonsens entsprechen. Letzte Woche bei Anne Will, nein. Maischberger, Lanz. Nein, die andere, die Frau. Die Frau, nicht Maischberger, die andere Frau. Anne Will? Nee, die andere. Ach Gott, die hasse ich so. Blaues Studio, ne? Die total unsympathische Frau, die geht mir so auf den Sack. Das hat so ein bisschen so diese Birkenstock-Sandal-Atmosphäre da, ne? Ich weiß genau, wen du meinst, ey. Bei denen habe ich auch mal 10 Minuten zugehört. Und dann die haben letzte Woche, kommt auf der ARD, ZDF, Die hat so einen ganz seltsamen Namen. Irgendwas mit M, glaube ich. Ja, ich glaube auch, aber ich komme nicht drauf. Ihr wisst schon was. Die haben letzte Woche über Hitler diskutiert. Über meinen Kampf. Ob mein Kampf in der Schule... Das war Anne Will. Nee. Doch, das kam bei Anne Will. Das kam bei Anne Will. Anne Will, die sitzen doch inzwischen im schwulen Tisch. Nee. Anne Will sind auch immer noch die ganzen Dinger. Da war Serdar Somuncu zu... Ja, Serdar Somuncu. Ja, das war Anne Will. Ehrlich? Ja. Ich hatte jetzt jemand anderes im Kopf. Aber ist egal. Dann reden wir über Anne Will. Und diese Sache mit Mein Kampf und da hat Volker Beck, ich wollte auf dieses Volker Beck Zitat raus, der politische Geschäftsführer bei den Grünen ist, der hat gesagt, der neue Antisemitismus besteht daraus, dass es Leute gibt, die behaupten, man darf nichts mehr gegen Juden sagen. Das ist der neue Antisemitismus. Der neue Antisemitismus ist zu behaupten, dass Leute, die etwas gegen Juden sagen, als Antisemiten abgestempelt werden. Ich muss jetzt kurz einmal Hold that thought. Ich muss jetzt hier kurz einmal rein. Ich wollte nämlich jetzt nachgucken, wie die Sendung heißt, die wir beide im Kopf hatten und uns gerade nicht einfällt. Ja. Da habe ich jetzt eingegeben, ARD Talkshow. Das dritte Ergebnis. Talkshow, lass jucken. Sozialpornos im ARD. Quotenkampf auf Welt.de. Finde ich großartig. Was nochmal? Zitat? Sozialpornos in der ARD. Im ARD, aber machen wir weiter. Im ARD, nee, da geht ja noch was weiter. Im ARD Quotenkampf. Kommst du drauf, wie die Frau heißt? Nee. Naja, aber mach mal weiter mit da, wo du gerade warst. Ich war fertig. Ich wollte nur das sagen, das mit den Antisemiten. Das ist nicht so witzig. Ja, das ist halt eben so dieser Punkt. Das hatten wir letztes Mal auch schon. Wir haben in Frankreich eben aktuell Wahlen gehabt. Mhm. Da haben 20% rechtsextrem gestimmt. Das habe ich euch schon erklärt, warum. Ja. Eben, genau, das ist aber genau der Punkt. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass Deutschland nicht so traumatisiert ist, dass es das nicht denkt. Deutschland hat bloß einfach eine... Ja, gut, da gebe ich mich auch schon wieder... Das will ich jetzt so eigentlich nicht sagen, aber es fühlt sich halt manchmal einfach so an. Deutschland hat, zumindest was die Generalität angeht, eine extrem linke Medienwelt. Oh... Ja gut, die einzige Ausnahme davon sind halt Bild und Welt. Die Welt... Was denn sonst noch? Zum Beispiel die Süddeutsche, die ist doch nicht links. Natürlich, die Süddeutsche... Ja, links nicht im Sinne, ja gut, links muss jetzt auch wieder definieren. Links im Sinne von, hier, wir singen wie Internationale, Heil Stalin, Heil Marx, natürlich nicht. Nee. Aber die sind, ich meine jetzt vor allen Dingen links in der Gesellschaftsquote, die sind auch liberal. Die gehören eindeutig ins liberale Spektrum, die gehören nicht ins autoritäre hoch. Ja. Im autoritären Spektrum haben wir in Deutschland praktisch nur die junge Freiheit. Ja, aber autoritäre Leute machen noch keinen Journalismus. Das passt nicht in deren Weltbild. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Wenn du autoritär denkst, machst du keinen Journalismus. Oder? Finde ich. Natürlich. Der Stürmer. Der so ja, ja, ich sag nicht, dass es das nicht gibt, aber ich sag, dass es das im Durchschnitt. Das ist irgendwie unlogisch, dass es nicht passt. Es ist nun mal so, Journalismus und die Menschen dazu bringen, Informationen aufzunehmen, machst du natürlich nur, wenn du libertär denkst. Wenn du autoritär denkst, dann willst du nicht die Menschen mit Informationen versorgen. Würde ich so nicht mal sagen. Aber doch, Information erzieht zu Mündigkeit, die zur Opposition führen kann. Ja gut, das ist jetzt auch wieder eine andere Diskussion. Das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Nee. Beziehungsweise sollten wir nicht. Naja, aber wieder zu der ganzen Sache. Einfach, auch Günter Grass ist ein super Beispiel. Ich glaube, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, so in der generellen Bevölkerung, nehmen da jetzt mal Leute raus, die zu blöd sind, ihren eigenen Namen zu schreiben. Und alle, die Sätze anfangen mit ich oder dich. Und damit, ganz ehrlich, damit meine ich nicht nur Ausländer. Ich meine damit vor allen Dingen Deutsche, die auch so sprechen. Das finde ich so schlimm. Du erkennst... Die solltest du erschlagen dürfen, ernsthaft. Ganz ernsthaft. Mir wollte letztens jemand erzählen, ey, ich kenne da einen Hip-Hopper, der macht gar keinen Ghetto-Pop. Ghetto-Hop. Und er hat mir Prinz Pi gezeigt. Ey, Fotze! Nein, das war gar nicht so schlimm. Aber ich habe ihm 3 Sekunden lang zugehört. Ich will jetzt niemanden beleidigen hier, aber wenn jemand ich sagt, dann könnte ich schon brechen. Und wenn der noch immer dieses S zischt, kennt ihr das? Ich weiß nicht, das macht mich immer so aggressiv. Diese Leute, wie die reden, ich kann das gar nicht nachmachen, aber ein SCH und ein gezischtes S im Binnensatz, das macht mich so aggressiv. Ja, es ist halt so asozial. Es ist halt einfach eine brutale Vergewaltigung der deutschen Sprache. Und die findet immer mehr statt und das merkt man inzwischen richtig. Ja. Das wirklich das Einzige, was ich dazu wirklich sagen kann, ist, mir ist gerade der Becher umgefallen und jetzt läuft das aus. Ich suche gerade meine Servetten. Und zusätzlich dazu noch ganz einfach, das ist halt so dieses Neudeutsche. So Schakeline, Rafinha. Rafinha, der spielt bei Bayern. Ja, das kennst du das nicht? Dieses... Doch, klar, das sind die Wollnis, die gucke ich manchmal. Das ist halt echt abartig, weißt du? Und da muss ich echt sagen, wenn sowas beschwert sich dann auch wieder, ich finde keine Arbeit. Dich würde ich auch nicht anstellen. Oh Mann. So, wir beenden das Thema NRW damit. Vielleicht finden wir gleich noch ein Thema. Ey, die Bomben aus NRW, das zählt. Und wir hören uns dann gleich beim nächsten Take. In der Zwischenzeit verprügel ich Arminius. Gib up with the gooders! Naja, so, damit wir dann auch mal den obligatorischen Rassismus raus haben. Ja, Wahl in Griechenland. Also, die durften sich da entscheiden. Nehmen wir rechte Europakt-Ablehner, linke Europakt-Ablehner, wählen wir Leute, die fordern, dass Deutschland den Staat damit bezahlt, dass wir Reparationen für den Zweiten Weltkrieg zahlen? Oder wählen wir das, was wir hatten, die Leute, die das korrupte politische System unterstützen, die sich hinter Europa stellen und sagen, bitte scheiß mal? Und ja, das ist nicht so gut gelaufen, würde ich mal sagen. Was hättest du gewählt? Schwer. Ich weiß nicht. Als Deutscher? Nee, nicht als Deutscher, als Grieche. Ja, wenn ich mich drin reinversetze, dass ich Grieche wäre. Ich weiß nicht, ich würde... Ich kann es mir ehrlich nicht sagen. Ich hätte das linke Bündnis gewählt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich die... ja, das linke Bündnis oder die Faschisten. Ja, das sind... Die sind halt auch, da haben wir halt dasselbe Problem. Ich nehme das Programm nicht ab. Morgenröte? Ja. Goldene Morgenröte. Ich nehme das Programm nicht ab, aber die haben da auch wieder nur Spasten. Eben. Sekrize heißen die, glaube ich, der linke Bund. Die sind okay. Was heißt, die sind okay? Die sind links und mir ein bisschen zu links. Aber die Griechen können auf Dauer nicht im Euro bleiben. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt raus müssen. Ja. Ich meine, ich verstehe auch, warum wir sie drin behalten wollten. Wir wollten halt eben... Was er halt eben jetzt, das stand ja, glaube ich, sogar mittlerweile in unserer lokalen Zeitung. Schäuble hatte halt eben Angst, dass, wenn Griechenland bankrott ist, wir unser Geld nicht wieder kriegen. Wir kriegen, das ist so eine irre Vorstellung, als würden wir irgendwo, glaubt ernsthaft jemand, die USA, wenn irgendwann China die 300 Milliarden zurückbezahlen? Wo lebt ihr denn? Nein. Niemand wird irgendwo irgendwas zurückbezahlen. Wir machen das System. Du hast das System einfach noch nicht verstanden. China gibt denen jetzt schon Geld, damit die das günstig aufbauen. Und wenn China das nachher erobert, steht's schon. Das war jetzt natürlich Spaß. Nee, also... Ich habe nichts mit den Chinesen zu tun. Ni hao. Das System funktioniert nicht. Wir machen jetzt noch 10 Jahre lustig so weiter. Da haben alle ganz viele Schulden. Wir sagen, hey, Black, Thursday, tschüss. Und dann ist Schluss mit lustig, als ob jetzt guck, die Griechen haben so den Arsch voll Schulden und so ein bekacktes BIP. Wie sollen die jemals da rauskommen? Das Hauptproblem in Griechenland ist halt einfach, Griechenland hat keine Industrie. Die haben keinerlei Industrie da unten. Das stimmt nicht. Das Hauptproblem an Griechenland sind die Griechen. Ehrlich, ich finde die so nett. Das ist eines der gastfreundlichsten Völker, das du auf der Welt finden kannst. Die sind halt faul. Das ist scheiße, das klingt scheiße, aber die sind halt faul. Und jetzt, das klingt so negativ, aber das stimmt gar nicht. Du darfst die Griechen nicht zur Industriemacht machen, das wollen die gar nicht. Du musst denen keine Panzer verkaufen. Du gibst denen ihren Raki und die sind glücklich. Und das ist echt so. Du gibst denen ihre Raki, ihre Gesellschaft, die dürfen ein bisschen tanzen und ein bisschen lachen, da sind die glücklich. Da brauchen die nur eine Heumatte und sonst nichts. Und da gibt's diese paar Spasten, die müssen das Geld irgendwo rausschöpfen und du kriegst Geld aus der EU und müssen an der internationalen Wirtschaft teilnehmen. Wenn du die Griechen jetzt machen lässt, dann sind die glücklich. Da kannst du mit denen schwarzafrikanische Zustände aufziehen, solange die ihre Ziegen melken gehen können morgens und abends die Olivenbäume schütteln, ist alles okay. Da fällt mir jetzt, das kann ich so nicht sagen. Fällt mir ein anderes noch Zitat ein, was ich auch so veröffentlichen kann. Man hat in den 60ern war das, einen Indianerhäuptling gefragt, was hat der weiße Mann falsch gemacht? Ja? Und der Indianerhäuptling, das ist ein Zeitungsausschnitt, ich habe keine Ahnung, ob der authentisch ist oder sonst was. Der Indianerhäuptling meinte wohl, das System früher war perfekt. Die Frauen haben die Arbeit gemacht. Männer sind ab und an zu Spaß jagen gegangen. Wir haben Pfeifen geraucht. Wir haben Essen gekocht bekommen. Wir waren ab und an jagen. Wir sind auf unsere Frauen gestiegen, haben uns vermehrt und haben geschlafen. Nur Weiße können denken, dass man das System noch verbessern kann. Aber um jetzt mal nochmal ein bisschen ernster zu werden. Meinst du mal ganz ernst? Das ist kein Scheiß. Ja, nee, das ist halt eben Griechenland. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt die griechische Moral und so weiter nicht so wirklich. Aber das Land hat halt eben das Problem, es hat einen gigantischen Sozialstaat mit unglaublichen Verlusten durch Korruption finanziert. Ja. Der eben, ich meine, das ist ja das Interessante. Griechenland steht eigentlich wirtschaftlich, wenn du die Schulden rauslässt und einfach nur wirklich die Wirtschaftsinfrastruktur betrachtest, 100-mal besser da als zum Beispiel Bulgarien. Bulgarien hat Drittweltverhältnisse. Trotzdem interessiert die aktuell einfach die Schuldenkrise kein Stück, weil sie ordentlich wirtschaften. Ja, eben, das ist es ja. Es gibt in Griechenland diese paar Arschlöcher, die das Geld rausziehen mussten. Und die haben das System verkackt. Ja, und das ist halt auch eben der Punkt. Ich meine, es gibt im Grunde kannst du die Weltwirtschaft, wie es sie jetzt gibt, kannst du in 5 verschiedene, das ist jetzt natürlich ein Exkurs in Weltwirtschaft, kannst du in 5 Unterfelder unterteilen, in 5 Philosophien. Wir fangen mit der an, die es praktisch nicht mehr gibt. Also zumindest, also ich weiß nicht, vielleicht verbesserst du mich gleich, aber Marxismus. Eine komplette Umverteilung, kein Privateinkommen. Die gab's nie, aber ja. Kein Privateinkommen. Alles wird 100% umverteilt, ohne dass ein Staat irgendwie dahinter ist. Das gibt's praktisch nicht. Das gab's auch nie. Ja. da gibt es dann natürlich abgeschwächte Formen davon. Dann machen wir weiter mit. Die existieren noch nicht mehr. Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Form, das ist der Sozialismus. Sozialismus, ne, das sind wirklich, das ist, kann ich auch noch Studien zu verlinken. So, Sozialismus beschreibt halt, die Produktionsmittel sind in der Hand der Bevölkerung. Das ist halt so ein Zwischending zwischen Marxismus und das, was dann jetzt gleich danach kommt. Es ist halt es findet halt eine sehr starke Umverteilung statt. Es gibt quasi kein Reich und kein Arm. Aber das Ganze ist halt eben, es gibt aber Unterschiede in der Mittelschicht, aber die halt nicht über das halt hinausgehen, was wir heute als Obermittelschicht und Untermittelschicht kennen. Gibt's das? Also Frage, haben wir das in Kuba? Kuba und Vietnam hatten das zumindest eine Zeit lang, aber mittlerweile hat Kuba sich auch zur nächsten Form weiterentwickelt, die ich persönlich auch als sinnvollste empfinde. Die nächste Form ist Keynesianismus. Das beschreibt die Theorien von Keynes. Und nein, ich meine nicht den Typ, der Abel erschlagen hat. Wobei das natürlich sicher auch was wäre. Das nennt man dann Ron Paul. Oder das Hashcrack-Programm oder was haben wir noch an Keynes? John McCain. Der wird dann nämlich auch anders geschrieben. Der wird K-E-Y-N-E geschrieben. Genau. Ist wirklich bekannt geworden unter dem Namen The New Deal. Das kenne ich. Siehst du, Keynes kann ich eben nicht. The New Deal beschrieb halt eben die Wirtschaftsform, die uns aus der letzten großen globalen Finanzkrise rausgezogen hat. Im Grunde ist die, wenn ich die Theorie jetzt ganz runter dünste, bleibt davon halt übrig. Der Staat hat Kontrolle über die Wirtschaft. Es gibt zum Beispiel diese Hedgefonds und so weiter, sind einfach verboten, weil sie, es wird halt, in der Wirtschaft ist das erlaubt, was dem Staat und dem Volk nutzt, aber nicht, was nur Privatpersonen irgendwie nutzt. Also diese Manipulation von Geld wird unterdrückt. So dass, was diese ganze Zinswirtschaft und so weiter, die es halt zum Beispiel in den islamischen Staaten auch überall nicht gibt. Ich weiß, die Zinsen sind in der Scharia verboten. Deswegen finde ich die Scharia auch nicht so verkehrt. Ich finde doch, das mit dem Handabpacken für Liebe, nee, Scherz jetzt. Na, auf jeden Fall. Weißt du, wo der Begriff Schlitzohr herkommt? Nein. Nein, früher hast du Betrügern den Ohrring aus dem Ohr gerissen. Cool. Na, auf jeden Fall. Generell beschreibt sie halt auch noch, der Staat investiert in die Wirtschaft. Die Produktionsmittel allerdings sind nicht in der Hand des Staates. Die Produktionsmittel an sich, also Firmen und so weiter, sind weiter unter Privateinkommen, müssen sich aber strengen Restriktionen unterliegen. Der Staat hat noch starke Kontrolle über die Wirtschaft. Okay. Das System ist zum Beispiel in China sehr erfolgreich, war das gängige Wirtschaftssystem, das dann jetzt von den Nächsten abgelöst wurde, was ich jetzt gleich noch beschreibe. Und seitdem uns im Grunde nur Unglück gebracht hat, also das Nächste. Was das hat, diese Hedgefonds gebracht, diese Manipulation von Geld, diese Riesenschulden und so weiter. Und das heißt, Trommelwirbel? Nein, dazu komme ich gleich. Dazu kommt dann halt noch weiter, Keynesianismus, Arbeiter werden zum Beispiel, also es gibt drei Schichten, es gibt weiter arme Leute. Also arm in Anführungszeichen. Arm heißt trotzdem, ich kann meine Familie ernähren, ich muss nicht verhungern, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich kann Schulbildung für meine Kinder finanzieren. Ohne Problem. Meine Kinder haben andere Startchancen als ich. Ja. Und gleichzeitig gibt es aber auch da eine Oberschicht. Aber die wird halt möglichst klein gehalten. Ich versuche halt, die Schere, wie man so schön sagt, möglichst nah beieinander zu halten mit Gummibändern, also staatlichen Restriktionen, die ich außenrum packe. Reichensteuer? Zum Beispiel. Ja. Es beschreibt halt das Abschöpfen von oben und das Zufügen an unten, um das Ganze halt zu machen. Zum Beispiel auch die skandinavischen Länder, die ja so sehr auch sehr erfolgreiche Wirtschaften sind, haben solch ein System. Das wurde aber in der westlichen Welt, vor allen Dingen halt Deutschland, Großbritannien, Frankreich und der USA in der Ölkrise in den 70ern abgeschafft. Also in dem Wechsel eigentlich 60er, 70er. Weil es zum ersten Mal nicht mehr zu Boomwachstum geführt hat. Und deswegen sofort irgendwelche Bankmanager und andere Manager Schiss hatten, dass sie nicht mehr 10-stellig im Jahr verdienen soll oder 9-stellig. Dieser Glaube, dass wir immer Boomwachstum brauchen, dieser Glaube, dass wir irgendwie überhaupt Wachstum bräuchten, aber egal. So, und dann kommen wir jetzt zu dem System, was heute in Deutschland wieder auf dem Rückmarsch ist, gerade seit der Finanzkrise, aber trotzdem immer noch größtenteils, vor allen Dingen in Amerika vorherrscht. Das nennt sich Chicago School of Business. Kommt halt daher, dass es in Chicago entwickelt wurde. Läuft in dem Leitsatz so viel Markt wie möglich, so wenig Staat, so viel Staat wie nötig. Das sagt im Grunde auch schon alles. Im Grunde soll der Staat sich komplett raushalten aus der Wirtschaft, außer es wird halt irgendwie nötig, weil Leute versklavt werden oder ähnliches. Also nur in ganz extremen Beispielen muss der Staat einschreiten. Das sieht man zum Beispiel heute. Der Staat hat zum Beispiel mit Vertragsaushandlungen und so weiter nichts mehr zu tun. Zum Beispiel aber auch Mindestlohn, was es zum Beispiel in den USA gibt. Mindestlohn ist ganz klar schon kein zuzuordnen. Nicht mehr der Chicago School of Business. So, was das halt ist, ist halt im Grunde der etwas abgeschwächte Raubtierkapitalismus. Und dann gibt es die letzte Form. Die nennt sich genau genommen Austrian School of Business. Heute wird sie vor allen Dingen Austrian. Austrian, Warum das? weil sie in Österreich entwickelt wurde. Aber Österreich hat die nie adaptiert. Österreich ist noch bei weitem keynesianlastiger als wir. Die wurde halt aber damals von irgendeinem Typen entwickelt, wo mir aber der Name nie einfällt. Milton Friedman ist zum Beispiel ein brennender Vertreter davon, Ron Paul auch und auch ein großer Teil unserer FDP zum Beispiel. Der sagt, da ist der Leitsatz im Grunde, the free market will fix it. Wie kommen wir auf den Mund? The free market will fix it. Wie wasche ich meine Unterhose? The free market will fix it. Wie kriege ich meine Tochter in die Schule? The free market will fix it. Warum habe ich meine Tage? The free market will fix it. Das ist halt, im Grunde ist das wirklich, da kann ich die Thematik wieder von Pispers aufgreifen und das, was er gesagt hat. Das ist wirklich eine Ersatzreligion. Es wird der absolute Glaube an das absolute kontrolllose Wirtschaftssystem gepredigt. Das funktioniert tatsächlich, wenn du eine andere Religion voraussetzt. Wenn du glaubst, dass nur Gutes in jedem Menschen steckt, funktioniert natürlich der Free Market will fix it. Aber wir haben halt eben Arschlöcher. Da will ich auch einen sehr weisen Satz zitieren. Die Arschlochquote ist immer größer Null. Ja. Mir hat mal jemand gesagt, egal wie klein der Raum ist, es ist immer ein Arschloch drin. Also es stimmt eigentlich immer. Und wenn es das Photon ist, das dich nervt. Und wenn ich allein drin bin. Und wenn es das Photon ist, das gegen deinen Kopf wirft. Ja. Oder der Yeti. Naja, so jetzt damit, jetzt aber, nachdem ich einen riesen Bogen geschlagen habe, deswegen ist wieder zurück auf Griechenland. Ich weiß gar nicht, wie man da hinkam. Ja, wir hatten es von Wirtschaft halt. Ah, ja, der Und dann halt eben Griechenland. Griechenland hat lange versucht, Sozialismus umzusetzen. Also diese Wirtschaftsform Sozialismus. Dann sind In sie. Griechenland gab es Leute, die haben so getan, als ob. Der Bauer auf der griechischen Insel lässt sich eh von nichts beeinflussen. Das ist da ganz extrem. Naja, und dann auf jeden Fall, der Konsens der ganzen Sache ist, Griechenland ist bankrott. Griechenland. Ich denke ganz einfach, viele Griechen wissen einfach nicht, was es heißt, wenn ihr Staat pleite ist. Ja. Die wissen einfach, die denken halt, ja. Ja, weil die haben so wenig Staat in der Gesellschaft. Da fahren die 14-Jährigen Auto. Das ist kein Scheiß. Da sagt doch die Polizei nichts. Die ist eh besoffen. Ich hab mit Griechen über die wirtschaftliche Lage gesagt. Und die haben mir gesagt, Zitat, Siga, Siga. Das heißt, mach mal langsam. Und dann hieß es so nach dem Motto, die da oben haben uns die Scheiße eingebrockt und wir sollen sie jetzt auslöffeln. Machen wir auch, aber langsam. Lass mir die Ruhe, wenn ich meinen Rake kriege und mittags meinen griechischen Kaffee, löffel ich die Scheiße aus. Nehme ich weniger Rente, Rake mache ich eh selbst. Ja, aber dann halt eben wieder jetzt auf die Wahl zu kommen. Und Griechenland hat halt ganz klar die Fiskalpolitik abgewählt. Ja, ist ja auch logisch, wenn ich die Chance habe, da rauszukommen. So. Das Problem ist jetzt halt, damit haben sie halt vor allen Dingen diesen knapp Mitte 30er da halt gewählt. Mir fällt gerade wieder nicht ein, wie er heißt. Da es ein Grieche ist, wahrscheinlich irgendwie Papa XYZ. Nein, so heißt er nicht, aber ich wisse gerne Griechen, wie ihr Papa nennt. Und ja. Da ist halt eben jetzt der Knackpunkt. Wenn sie den wählen, dann treten sie im besten Fall ganz aus der EU aus. Das glaube ich nicht. Ich hoffe es, weil dann ist endlich auch der scheiß Schengen-Raum mal dicht. Schengen. Das G wird, glaube ich, ausgesprochen. Aber. Du bist mit K geschrieben, dann wird. Ich weiß es auch nicht genau. Ist ja nicht der Punkt, die sollen erst bitte dann die EU dicht machen, wenn ich rein drin bin. Das Rauskommen geht immer, aber ich. Ja. Ja, dann geht genau diese Abwesenheit von Staat eben in der Bevölkerung. Ich glaube, das ist ein wirkliches Problem da. Ja, nein, das ist nicht das Problem. Das wird nur ein Problem, wenn wir sie auf unser System projizieren wollen. Wenn wir die machen lassen, geht's. Da geht das echt auf. Das ist kein Problem da. Das ist halt so. So leben die schon immer. Die, Der Grieche hat einen unglaublich großen Nationalstolz. Nicht alle, aber die meisten. Weil da eben immer ein bisschen. Ich kenne jetzt nur die Kreter wirklich gut. Und das ist halt eben dann von den Inseln doch immer ein bisschen zu differenzieren. Aber ich glaube, das System würde relativ funktionieren, hätten wir diese großen Arschlöcher. Nicht die kleinen Arschlöcher kann das System noch ab, weil da echt kompetente und gute Leute leben. Und die auch schaffen was, das gar nicht so, das soll jetzt nicht der Eindruck sein, als wären die Griechen faul, die sind halt nur eben ein bisschen bequemer, ein bisschen genussvoller als die Westeuropäer vielleicht. Aber wenn wir diese großen Arschlöcher rausbringen, wenn wir diese großen Arschlöcher aus diesem System rausholen, dann rechne ich den Griechen Chancen aus. So, und jetzt wollten wir einen halbstündigen Podcast machen, dreimal darfst du raten, wie lange wir sind. Jo, gleich eine Stunde. Jo, deswegen noch kurz, nee, lassen wir das, machen wir deswegen jetzt eine Vorbereitung aufs Outro. Und damit sehen wir uns im nächsten Fall wieder. So, doch sind wir jetzt fertig mit unserem Podcast hier in schönen Sachsen im Westen. Damit werden wir uns dann auch verabschieden. Also so halbwegs. Was kommt jetzt noch? Rhabarber. Zitronen. Ja, um jetzt nochmal mit der normalen Stimme ernst zu sagen. Wir sagen dann mal Tschüss. Falls ihr es bis hierhin geschafft habt, Leute, danke. Es grüßt euch das fliegende Spaghetti-Monster. Und Deckard Cain. Nur weil ich im dritten Teil von Diablo sterbe. Was? Arschloch-Spoiler, Alter!